Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, sogar hochgradig krebserregend, dass sie im Jahre 2011 durch die Stockholmer Konvention weltweit verboten worden sind. In einer Veröffentlichung PCB in öffentlichen Gebäuden des Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes Schleswig-Holstein heißt es, PCB-haltige Materialien werden in den 60er und frühen 70er Jahren in vielfältiger Weise beim Gebäudebau und bei der Sanierung in den Fugendichtmassen, Brandschutzanstrichen und Deckenplatten verwendet. Schon eine kurze Recherche offenbart, seit Jahren werden immer wieder Schulen und Kindertagesstätten in NRW saniert und geschlossen, weil nach Untersuchungen zutage kommt, dass diese Gebäude hochgradig PCB verseucht sind. Ein paar Beispiele: Dülmen, Grivenbruch, Euskirchen, Hahn, Dortmund, Wermelskirchen, Bochum, Köln und zu guter Letzt Neuss und heute ganz tagesaktuell Karst. Besonders gravierend, die PCB-Belastung wurden in diesen Einrichtungen meist erst dadurch aufgedeckt, weil besorgte Eltern oder Lehrer selbst Geld in die Hand genommen haben, um eine Messung zu veranlassen. Von öffentlicher Hand veranlasste Messungen, meine Damen und Herren, werden hingegen jahrelang unter Verschluss gehalten. Erst durch massiven Druck von Eltern, Gewerkschaften, Lehrkräften und Medien und im Neusser Fall zu guter Letzt von der SPD-Stadtratsfraktion unter Leitung von Kollegen Breuer, schade, dass er nicht gerade da ist, wurden diese Messergebnisse veröffentlicht. Erst dann werden diese Einrichtungen im gleichen Atemzug geschlossen. Wie war das denn nochmal mit dem Grundrecht auf Informationsfreiheit? Und im neuesten Fall erleben wir noch ein weiteres Phänomen. Obwohl diese Schule vorher ordnungsgemäß saniert worden ist, das heißt, man hat dort die Fugen abgedichtet, musste diese Schule in diesen Sommerferien geschlossen werden, weil die Sanierungsmaßnahmen scheinbar wirkungslos waren. Natürlich werden vermutlich die nachfolgenden Redner sagen, ja, die Gebäude gehören ja den Kommunen und sind keine Landessache. Aber, sehr geehrte Frau Ministerin Löhrmann, die heute auch mit Abwesenheit glänzt, fernab von irgendwelcher Parteipolitik, Sie haben Verantwortung und die Sorgfaltspflicht für tausende Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen in NRW, die sich täglich in große Gesundheitsgefahr begeben und sich dieser aussetzen. Bitte setzen Sie die Gesundheit Ihrer Lehrkräfte nicht in der Prioritätenliste hinter die Finanzen. Bitte warten Sie alle nicht bis zum nächsten Wahlkampf. Bitte handeln Sie jetzt. Wenn wir uns einfach vor Augen führen, dass vermutlich die meisten Gebäude in NRW, die zwischen 1960 und 1975 gebaut worden oder saniert worden sind, so stark mit PCB belastet sind, meine Damen und meine Herren, spätestens hier, ja, wird uns deutlich, wir haben ein großes Problem. Natürlich ist den Piraten auch bewusst, dass es einen enormen logistischen Aufwand bedeutet, Schüler und Schülerinnen umzuquartieren. Wir wissen auch, dass die entstehenden Kosten enorm sind. Wenn in hunderten Schulen von NRW derartige Messungen stattfinden sollen, von den Kosten einer möglichen Sanierung von hunderten von Schulen will ich erst gar nicht sprechen. Aber nur, weil man über ein Problem nicht spricht, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Dieses Problem kann und darf man einfach nicht weiter wegignorieren und aussitzen. Wir Piraten, wir fordern hier feste Sanierungskonzepte. Wir brauchen zudem festgelegte Messverfahren unter Realbedingungen. Realbedingungen heißt für mich nicht, dass Tage vor der Messung Putzkolonnen durch die Räumlichkeiten wirbeln und Heizkörper und Wände abwischen, die vorher jahrelang in den Putzräumen keine Beachtung fanden. Es muss klare und nachvollziehbare Fristen geben, in denen die Messergebnisse veröffentlicht werden, sonst könnte es passieren, dass Träger von öffentlichen Gebäuden und Liegenschaften, wie im Neusser Fall, Monate oder sogar Jahre lang wie so eine gluckende Henne auf den Messergebnissen sitzen und jeden wegpicken, der sich dieser Brutstätte nähert. Das Thema PCB ist nicht nur bei uns Piraten tatsächlich auf der Tagesordnung, sondern es beschäftigen sich auch andere Fraktionen, wie die kleinen Anfragen von der Kollegin Schulze-Vöcking der CDU oder vom Kollegen Dr. Ort der FDP gezeigt haben. Bitte, meine Damen und Herren, lassen Sie uns endlich gemeinsam an einer vernünftigen Lösung arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die SPD-Fraktion spricht nun der Herr Kollege Schäffler. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund.